Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben unser Thema Talkshow-Erlebnisse auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und wir unterhalten uns demzufolge ganz offen und ganz frei heute Nacht über alle Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Also, was brennt euch auf den Nägeln? Über was wollt ihr mit mir talken? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wir sind jetzt erstmal hier nur im Radio. Und das WDR-Fernsehen schaltet sich in 10 Minuten ungefähr dazu. Und da werde ich die Fernsehzuschauer auch noch begrüßen. Jetzt begrüße ich erstmal die Nicole und die ist 18 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Nicole, dein Thema. Ja, also es geht um meinen Vater. Ja. Also der hat mich, meine Mutter und meinen Bruder geschlagen. Mhm. Und dann nachher wurde das auch noch so schlimm, dass er dann eben sehr viel Alkohol getrunken hat. Und das wurde dann also auch noch immer schlimmer. Wie alt warst du denn, als er das gemacht hat? Also das fing an, also ich bin nicht das erste Kind. Das erste Kind von meinen Eltern ist mit 9 Monaten gestorben. Mhm. Und mein Vater hat immer meiner Mutter die Schuld gegeben. Mhm. Und das hat also auch dann angefangen zu schlagen. Und dann 2,5 Jahre später bin ich dann geboren. Ja. Und das hat ihm wohl nicht so ganz gepasst, dass ich dann Mädchen war. Und wir haben also auch so von Anfang an kein gutes Verhältnis gehabt. Das heißt, er war gewalttätig gegen dich von klein auf? Ja. Ja. Und auch gegen den Bruder? Ja, der ist aber noch etwas jünger, der ist erst 12. Ja. Also das war, aber mit ihm war das wieder so ein bisschen anders, weil er wieder ein Junge war. Mhm. Also. Aber dennoch ist er gewalttätig gewesen auch gegen ihn. Ja, ja. Wie ist es nun jetzt, heute? Machen wir mal den Sprung in die Jetztzeit. Ja, also die sind jetzt seit 2,5 Jahren geschieden. Mhm. Und ich bin dann nachher auch ausgezogen. Mhm. Und meine Mutter, die wohnt jetzt mit jemand anders wieder zusammen. Mhm. Und also da hat sie also jetzt, wenn man das jetzt so einen guten Fang mitgemacht. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz toller Mann. So. Wo liegt jetzt für dich das Problem, was deinen Vater betrifft? Ja, also ich will also jetzt nichts mehr so mit ihm zu tun haben. Mhm. Und also das ist jetzt auch noch so, dass er dann hier anruft und dann irgendwie erst ganz normal anfängt zu reden und dann nachher wird das dann immer schlimmer, dann beschimpft er einen dann auch und so. Mhm. Das heißt also, so Besuche und auch bei Familienfesten oder so, gibt es keinen Kontakt? Nee, also wenn ich weiß, dass er da ist, gehe ich da gar nicht hin. Ja, dennoch ruft er dich an und will mit dir reden. Ja, der ruft dann an und fragt dann erst über so ganz alltägliche Dinge. Mhm. Und dann fängt das ja wieder an mit meiner Mutter und hier und da. Und dann fängt er wieder an, so obszön und so zu werden. Und dann sagt er dann auch, dann... Ja, wenn du jetzt nicht bald mal dann hier so vorbeikommst, dann stehe ich dann bei dir vor der Tür und so. Mhm. Und das war also bei uns zu Hause dann auch schon so. Wie lange geht das jetzt schon so, auch diese Anrufe? Oh, wie lange sind das jetzt? Wie lange wohne ich denn jetzt hier? Seit September letzten Jahres. Mhm. Du willst keinen Kontakt mit ihm haben? Nee. Ganz klar, nein. Nee, gar nicht mehr. Hast du ihm das so ganz klar auch am Telefon schon gesagt? Ja, ich habe ihm das schon öfters gesagt. Und das hilft nichts. Nee, das interessiert ihn. Hast du ihm auch gesagt, ich möchte nicht mehr, dass du bei mir anrufst? Ja. Das hilft auch nichts. Nee, und vorher die ganze Zeit war ja eben so, dass wir so nebeneinander hergelebt haben. Mhm. Und jetzt, nachdem die Scheidung war, fängt er dann auch immer an, ja, du bist doch meine Tochter und hier und da. Aber was dann vorher alles war, ne? Vielleicht hast du es ihm noch nie deutlich genug gesagt, Nicole. Ja. Vielleicht lässt du dich immer noch zu sehr auf ein Gespräch, auf eine Kommunikation mit ihm ein. Ja, kann. Ja, weil ich immer noch irgendwie so, denke ich dann immer noch, vielleicht ändert sich ja das dann noch, dann eben jetzt durch die Scheidung und so, ne? Mhm. Aber ich muss sagen, so mit der Frau, mit der er jetzt zusammenlebt, also die ist auch nicht gerade so viel besser als er. Hast du ihm das denn alles schon mal vorgehalten? Ja, das hat klar. Und das waren ja schon, als ich noch zu Hause wohnte, dann solche Anrufe. Mhm. Und dann sollte ich dann immer auch dran gehen, weil meine Mutter wollte auch nicht mit ihm sprechen. Mhm. Und dann fing das dann eben auch schon an. Dann stand er dann vor der Tür und wollte die Tür eintreten und so. Ich glaube, Nicole, wenn du wirklich willst, wenn du wirklich keinen Kontakt mit ihm haben möchtest, dass du da viel rigider vorgehen musst. und viel entschiedener. Und ich hoffe mal, ich glaube es, ich hoffe, dass er das dann auch kapiert und dich telefonisch in Ruhe lässt. Ja. Bist du wieder initiativ? Du kannst mir sagen, ich will diesen Abstand haben. Mhm. Vielleicht komme ich mal in eine andere Gefühlslage, dann rufe ich dich an. Aber vorher passiert gar nichts. Ich bestimme, was und wie und wann passiert. Mhm. So musst du ihm gegenüber auftreten, glaube ich. Ja, kann schon sein, aber das ist zum Teil mir auch immer so ein bisschen schwer dann. Ja, ne? Aber ich denke, dass das nur so funktioniert. Mhm. Hart. Hart, ja. Sehr hart sein, ja. Auch gegen einen eigenen Vater. Ja, es war schwer, aber... Mhm. Alles Gute. Ja. Könnte ich vielleicht noch jemanden grüßen? Na gut, ausnahmsweise, heute einmal. Ja gut, dann grüße ich meinen Freund, ne? Der immer die ganze Zeit so zu mir gestanden hat und so. Ja. Und ich habe ihn ganz doll lieb. Na prima. Tschüss, ja, Nicole. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt begrüße ich herzlich den Rolf. Ja, Domian. Und der Rolf ist 76 Jahre alt. Ja. Ein junger Schnösel sozusagen. Ja. Naja, man wird auch nicht klüger mit dem Alter. Na, manche schon. Ja? Ja, schade, dass das nicht ins Fernsehen mehr geht, weil ich etwas Grundsätzliches habe. Es geht um diese Entführung da in Malaysia. Ja. Mich regt das wahnsinnig auf, dass... dieser eine Sohn, der da in Deutschland ist und auf seinem Hintern sitzt und dann noch Geld zieht von den Interviews. Wenn meine Mutter da wäre, dann würde ich doch versuchen, dass ich ausgetauscht werde. Vor allen Dingen, wenn ich diese schreckliche Sache im Fernsehen mit ihr sehe. Und dann, und wenn die sagen würden, die Entführer, das geht nicht. Ja, was würde ich dann machen? Dann würde ich runterfahren. Und es gibt noch den Weg, den die Journalisten gegangen sind. Und dann stehe ich vor meiner Mutter und dann bleibe ich da. Ja. Also was Stichwort Austausch angeht, haben sich bisher, soweit ich informiert bin, die Entführer dagegen gesträubt. Nicht was diesen Sohn angeht, sondern so generell. Aber ich will bei meiner Mutter sein. Ja, ja. Nur ist die Frage, ob er vielleicht denkt, dass er von hier aus mehr managen kann als von da unten. Ich weiß es nicht. Ich bin auch ganz erstaunt, wenn du sagst, dass der Geld für die Interviews kriegt. Ist das so? Ja, in der Welt hat er was gestanden. Ah, ja. Eine Randbemerkung darüber. Ja. Dass das bezahlt wird. Er also, gibt ja ab und zu. Und der, aber die halten sich sehr zurück, die Sender. Also die machen ihm keinen Vorwurf. Mhm. Also Rolf, im ersten Moment würde ich dir vielleicht auch so zustimmen, wenn du das so sagst. Nur ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein. Das ist eine so komplizierte Situation, dass man dann nicht zu leichtfertig Vorwürfe macht. Wer weiß, welche Auflagen er auch hat von Seiten des Auswärtigen Amtes, dass er eben nicht runterfahren soll. Und man blickt ja gar nicht richtig hinter die Kulissen. Aber das würde mich nicht interessieren. Aber stell dir mal vor, deine Mutter wäre da. Und deine Mutter würde da liegen am Boden und könnte sich gar nicht bewegen. Die hat mich geboren. Du würdest auch du würdest runterfahren und du würdest dann, wenn du sicher nicht durchkommst. Jetzt so theoretisch würde ich bestimmt ja auch zu. Das traue ich dir zu. Aber du weißt gar nicht, was vielleicht die Fachleute ihm auch geraten haben in den Krisenstäben. Also ich wäre da sehr vorsichtig. Wieso, da sollte mal ein Sender ein Interview mit ihm machen, ganz vorsichtig und sagen, man kann es ja so einhüllen, man kann ja zu ihm sagen, ihn interviewen und sagen, die Leute auf der Straße, da haben wir diese Meinung gehört, dass sie, warum sie nicht als Sohn dahin gehen oder sich austauschen lassen. Mhm. Und dann macht man ihm keinen direkten Vorwurf. Hast du ihn, ich habe ihn, ich glaube, nur ein oder zweimal im Fernsehen gesehen. Hast du ihn öfter gesehen? Gestern oder vorgestern war in einem Privatsender. Und was hast du da so menschlich von Eindruck von ihm gehabt? So spontan? Ganz ruhig. Ganz ruhig, ne? Ganz ruhig. Mhm. Er sagt auch nicht, ich mache mir solche Sorgen um meine Mutter. Also, er ist ganz cool. Mhm. Mhm. Und, also, ich finde das also... Und meine Bekannten, denen ich das erzähle, da ist keiner auf die Idee gekommen. Die haben dann gesagt, ja, du hast recht, ich würde auch runterfahren. Mhm. Dieses ist aber auch, soweit ich weiß, nie irgendwo thematisiert worden, dieser Vorschlag, dass der Sohn sich austauschen lassen sollte. Habe ich noch irgendwo gelesen. Wenn ich ein Sender wäre und ich würde den interviewen, dann würde ich die Leute auf der Straße fragen und dann würde ich, einer wird das bestimmt sagen oder würde ich sagen, ich habe da sowas gehört, was sagen Sie denn dazu? Ja, ja, ja. Generell ist dieses Geiseldrama ja wirklich hochdramatisch und... man kann fast die Hoffnung verlieren, dass die Leute da lebend rauskommen. Mhm. Heute Abend wieder einen Bericht gesehen im Fernsehen, wo ich dachte, mein Gott, die Armen. Ja. So viele Wochen jetzt schon. Wie mag... Die armen Menschen, ja. Welchen seelisch labilen Zustand die sein müssen, abgesehen von den körperlichen Problemen, die entstanden sind. Und die psychischen, die sind ja noch Jahre. Eben, ja. Die Frau da, die Deutsche, die wird das überhaupt nicht mehr verarbeiten. Mhm. Und da ist die Frage, na gut, sie hat schwache Nerven, das kommt noch dazu. Mhm. Ich habe das ein paar Mal gesehen, wenn dann guckt sie so zur Kamera hin, schlägt sie ganz schnell die Augen auf und dann wieder runter. Also das sieht immer so aus, als würde die das gar nicht mehr realisieren, was um sie vor... Ja, oder so, ne? Ja. Also jedenfalls als Sohn, das wäre für mich, also ich weiß nicht. Aber sonderbar ist ja, dass man auch... von all den anderen Angehörigen, von den anderen Menschen, scheint es ja diesen Vorschlag auch nicht offiziell zumindest zu geben. Dann hätte die Weltpresse das ja schon längst aufgegriffen. Ja. Das ist schon... Ja, ich weiß nicht, ob die... ich weiß nicht, warum man will wohl dem jungen Mann nicht diesen Vorwurf machen. Mhm. Und aber ich finde das schrecklich. Würde dich das abhalten, übrigens eine Reise in die Gegenden dort unten zu machen? Das, was wir jetzt da alltäglich sehen? Du meinst jetzt allgemein? Ja, allgemein. Mhm. Nein, ich fahre sowieso nicht in den Süden. Ich fahre nur nach Spitzbergen, Kanada und Grönland. Ja, das ist auch sehr schön, das ist ja interessant. Ja, wahrscheinlich ist es aber auch sicherer da, ne? Ich bin auch Segler und bin im Einhand gesegelt bis Finnland und so. Also ich habe mit dem Norden, habe ich das. Ja. Und das ist so schön da oben und diese Stille und die Einsamkeit. Mhm. Und wenn du da auf ein Blümchen trittst, dann weißt du, das wird 30 Jahre brauchen, bis es sich wieder erholt. Also, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Ist sicher ein interessanter Aspekt, den du eingebaut hast. Ich will auch versuchen, diese Meinung loszuwerden bei Bettnarz oder bei Panorama. Mach das, immer schreiben. Ich mal sowas, ich will morgen mal Bettnarz anrufen. Mach das mal. Alles Gute, Rolf. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir noch ein paar Sekunden warten, dann schaltet sich das Hansen auch zu. Und dann geht es weiter hier bei uns, bei 1 Live. Ihr Lieben, ich grüße euch jetzt auch ganz herzlich, ihr vor den Fernsehern. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine kleine Programmänderung vorgenommen. Das ausgedruckte Programm heute, nämlich Talkshow-Erlebnisse, diese Sendung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, da wir leider im Fernsehen heute etwas zu spät sind. Und das ist ja nun ein großes Fernsehthema und da lohnt sich das nicht so richtig. Stattdessen sind wir heute so wie gestern und so wie morgen auch offen. Das heißt wieder, wir können uns über alles unterhalten, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Also, meine Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Offene Sendung, offene Show. Ihr könnt mich anrufen und wir können hier reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Es geht weiter mit Benedikt. Und Benedikt ist 19 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Benedikt. Na, wie schaut's bei dir? Gut, gut. Ja, also mein Thema ist Enschede. Ja. Die Explosion in dem Feuerwerkskörperlager. Ich wohne ziemlich im Grenzgebiet, so ungefähr 50 Kilometer, 60 Kilometer von Enschede weg. Mhm. Und ich war am Samstag war ich auf dem Weg nach Enschede. Wir haben hier von der Autobahn aus haben wir schon die Rauchwolke gesehen. Mhm. Und also es geht mir doch ziemlich an die Nieren, muss ich sagen. Ich glaube, es geht allen an die Nieren. Wenn man diese Bilder sieht, also Wahnsinn. Ich glaube, dass die älteren Leute sich alle an den Krieg erinnert fühlen. Ja. Denn diese Bilder sind so, wie man sich Bombenangriffe vorstellt. Ganz genau. Das ist ganz so genau schlimm, so. Dass man auch heute, als ich die Tagesthemen vorhin gesehen habe, man mutmaßt ja nur, wie viel Leichen noch unter den Geröllmassen liegen. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt waren halt auch Bekannte von mir, die waren halt auch da. Mhm. Und zum Zeitpunkt der Explosion, also da waren die halt im Gebäude waren die drin und die Leute, die sind direkt unter die Tische gekrochen, der Putz ist von den Wänden gefallen. Wie weit waren die denn entfernt? Die waren ungefähr 500 Meter waren sie davon weg. 500 also Meter nur? Mhm. Das war die erste Häuserreihe, die praktisch nicht zerstört worden ist. Mhm. Also wären sie ein paar Meter näher ran gewesen, dann wäre das auch zerstört geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber die saßen halt im Coffeeshop, saßen die. Mhm. Sorry. Mhm. Hast du noch Näheres von denen erfahren, wie die das geschildert haben, dann im Nachhinein, wie es dann weiterging? Ja, also da scheint wohl eine Panik ausgebrochen zu sein. Und als erstes schien das ja wohl nicht so schlimm. Die Leute sind ja erst alle hingegangen und wollten gucken und haben gedacht, das wäre irgendwie so ein kleines Feuerwerk oder so. Mhm. Aber ich glaube, da hat so keiner mit gerechnet, so in dem Ausmaße, wie das war. Das Bizarre oder Absurde an diesen Bildern ist ja, dass... dass eine ungeheure Katastrophe ist, aber dass diese Katastrophe begleitet wird von einem Feuerwerk, ne? Dass ja, diese Feuerwerkskörper ja, ja, explodiert sind. Ein Widerspruch in sich eigentlich. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass letztendlich Behördenschlamperei daran schuld ist. Ne? Ja, ja, Behördenschlamperei ja, ja, insofern, dass die Gesetze in Holland nicht so streng sind, wie sie eigentlich sein müssten, ganz um genau, eine solche Fabrik betreiben zu können, dass sie überhaupt mitten im Wohngebiet existierte. Ja, ne? Ganz genau. Das ist, und wie Sie es auch im Fernsehen gesagt haben, also die meisten Leute da, fast alle haben das ja gar nicht gewusst, dass das da ist. Ich möchte mal an dieser Stelle, es ist noch nirgendwo in irgendwelchen Nachrichtensendungen thematisiert worden, ein Appell an alle draußen richten, bitte am Wochenende nicht dorthin zu fahren und Katastrophentourismus zu betreiben. Wir lassen eh keinen rein, also auch die Anwohner. Wer einmal die Katastrophenzone verlassen hat, kommt nicht wieder rein, auch wenn er Angehöriger ist oder so. Auch gar nicht erst in die Nähe, weil es behindert allemal, wenn man da nichts zu suchen hat, sollte man überhaupt nicht dorthin fahren. Ne? Ganz genau so sieht's aus. Genau so. Ja, und ich wollte noch was sagen, Nils. Das ist allerdings mir jetzt persönlich nicht so angenehm. Und zwar muss ich mich bei dir entschuldigen. Du musst dich bei mir entschuldigen? Ich muss mich bei dir entschuldigen, ja. Also ich muss erstmal vorwegschicken, dass ich auch ein ziemlich großer Fan von dir bin. Und das auch schon etwas länger. Und ich habe dich gesehen in Dortmund, hast du doch mit Hella von Sinn im Soundgarden. Voriges Jahr, ja genau. Ja. Ganz genau. Ja. Ich glaube, du dich daran erinnerst, ich war derjenige, der die Frage gestellt hat, ob du auf Analverkehr stehst. Stimmt, da gab es so eine Frage, ne? Vor ja, genau. Riesenpublikum. Halt und wir alle versanken vor Scham im Boden. Nein, ganz, natürlich ja, so ungefähr. Nein, ja, ja. Genau, und auf jeden Fall halt am Ende dieser Vorstellung, ich wollte halt unbedingt ein Autogramm von dir haben. Ja. Und ich habe auch festgestellt, ich hatte nichts dabei, gar nichts. Also ich hatte kein Stück Papier, ich hatte gar überhaupt nichts. Ja. Und ich habe mir gedacht, irgendwie muss er ein Autogramm von Jürgen kriegen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube, du wirst mich gleich erschlagen. Ich habe mir ein Buch von dir geklaut und habe es signiert. Also das hast du mir... Ich muss dabei sagen, in dem Augenblick, als ich es geklaut habe, ich war mir von vornherein klar, die 20 Mark, die schicke ich dir noch. Und das verspreche ich dir, dass ich dir diese 20 Mark auch noch schicke für das Buch. Das wollte ich eigentlich schon gemacht haben. Das ist der Lieben, Benedikt. Aber schickst du nicht mir, sondern schickst du der Buchhandlung, die damals diese Bücher da verkauft hat. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, welche Buchhandlung dafür zuständig war. Das kriegst du über Soundgarden raus. Aber es ist sehr nett von dir. Dann ist das nicht so wichtig. Ich dachte, das würde jetzt irgendwie dich direkt betreffen. Nein, das musst du jetzt aber wieder gut machen. Du hast es hier in aller Öffentlichkeit erzählt, ja, was ja auch sehr ehrenwert ist. Und du machst auch wieder gut und dann redet da kein Mensch mehr drüber. Ja, alles klar, ja, das ist ja korrekt. Benedikt, und die Frage mit dem Verkehr nehme ich dir auch nicht übel. Oh, das finde ich aber nett. Ist doch okay, wir reden doch hier immer ganz offen. Ja. Tschüss. Hier ist er weg. Tschüss. Philipp ist dran und Philipp ist 33 Jahre alt. Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Philipp. Ja, ich bin ja auch gleich durchgekommen. Na, was für ein Wunder. ja, das habe ich irgendwie so ein glückliches Händchen. Mein Thema, das handelt sich um Füße. Um Füße. Um Füße, genau. Reden wir zu dieser warmen Jahreszeit mal über Füße. Ja, genau. Aber auf die warme Jahreszeit kommt es mir gar nicht so an. Ja. Weil ich ziehe also schon seit längerer Zeit keine Schuhe mehr an. Aha. Ja. Im Winter auch? Im Winter auch. Du gehst im Winter mit nackten Füßen durch die Welt? Richtig. Auch wenn es Frost hat? Auch wenn es Frost hat. Auch wenn es geschneit hat? Auch wenn es geschneit hat. Aber das tut auch weh. Oder da erfrieren doch die Zehen. Jein. Also wenn man nicht aufpasst, dann kann das schon passieren, ja. Warum machst du das? Ja genau, das ist immer die Frage. Die erste Frage. Am meisten höre, nachdem abgeklärt ist, dass mir nicht kalt ist, ja, ich erfahre so meine Welt besser, in der ich lebe. Warum? Ja, über den Boden. Also, ja gut, aber die Böden sind ja in der Regel nicht so spektakulär, ne? Die sind rau. Doch, sind sie. Sie sind alles möglich. Sie sind rau, sie sind glatt, warm, kalt. Und was erfährst du dann, außer dass der Boden warm, glatt und rau ist? Ja, also ein gewisses Gefühl von Freiheit natürlich. Mhm. Und ich bin einfach frei. Ich kann sagen, ich möchte jetzt über Gras gehen und das Gras spüren oder im Winter auch durch den Schnee. Und aber nochmal auf den Winter zurückzukommen, das ist doch zumindest nach einer gewissen Zeit nicht mehr angenehm, wenn du durch auf kaltem, wirklich frostkaltem Boden läufst. Doch, das geht schon. Also, das geht schon. Weil der Fuß gewöhnt sich ja dran. Ja. Wie lebst du? Was machst du vom Beruf? Ja, so direkt einen richtigen, was ist richtig, Defensiven Beruf habe ich nicht. Ich fahre hin und wieder Taxi. Mhm. Auch mit nackten Füßen? Auch mit nackten Füßen. Darf man das? Nein, das darf man gar nicht. Ja, doch, selbstverständlich. Du darfst mit nackten Füßen Auto fahren? Ja, klar, natürlich. Taxi fahren sogar? Ja. Bist du sicher? Ja, bin ich sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber egal. Ja, ich habe abgeklärt. Also, okay, dann naja. Also ich dachte schon, geil, du kannst kein Bankangestellter sein, der mit Schlips und Kragen ganz schick immer zum Schalter geht und dann aber keine Schuhe anhat. Da gäbe es sicher das Naserümpfen, ein gewisses Naserümpfen bei den Chefs. Das geht natürlich nicht, nein. Es ist auch so, dass ich vielleicht einmal im Jahr auf einer Veranstaltung bin, wo Schlips und Kragen auch obligatorisch sind. Ja. Und da gehören die Schuhe halt zum Anzug dazu. Ne? Das machst du dann schon? Ja, ja, sicher. 33, sag ich. Ja. Sag ich, bist du? Wie lange praktizierst du da schon so? Ja, ungefähr so seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren schon? Ja. Aha. Was sagen deine Leute so um dich herum? Freunde, Freundinnen, Eltern? Ja, also Verwandte? Ich habe das ja, also vor 10 Jahren war es im Prinzip nur im Sommer und ich habe den Sommer halt dann nach beiden Enden ausgedehnt, Richtung Frühling und Herbst. Und seit letztem Jahr lief das halt dann auch durch. Und die haben sich ja mittlerweile dran gewöhnt. Mhm. Sagen die nicht, der Philipp, der ist so ein bisschen neben der Kappe, oder? Ja, also, ach, hinterm Rücken wird sowieso immer getuschelt. Mhm. Und das bin ich auch mittlerweile gewöhnt. Aber darauf kommt es mir auch nicht an. Das sollen die halt für sich ausmachen und ich mache das für mich auch. Es fing an, also mit einem ganz normalen Sommer, in dem du gemerkt hast, dass es eigentlich ganz angenehm, wenn man das alles so empfindet an den Füßen, wohin man tritt. Ja, richtig. Mhm. Aber man könnte ja sagen, okay, das kann ich nachvollziehen. Natürlich, die Füße sind schon sehr sensibel und es ist angenehm, auf Wiese zu gehen. Es ist vielleicht ein interessantes Gefühl, auch auf Raum, auf Steinen zu gehen, auf Teer zu gehen. Nur das hat man ja relativ schnell erfahren. Du erfährst ja nichts Neues mehr. Das will ich nicht so sagen. Also es gibt immer wieder neue Erfahrungen. Und da wundere ich mich dann sogar selbst, dass ich dann denke, hoppla, das ist ja... Also, und es gibt ja doch immer wieder Unterschiede, also vor allem Temperatur vom Boden. Mhm. Das ist also frappierend. Manchmal die Luft ganz kalt und der Boden ist total warm. Mhm. Und das ändert sich auch ständig. Nun bin ich lebend hier in Köln, in einer Großstadt, froh, dass ich mit Schuhen durch die Welt gehe. Weil man ja doch leider Gottes immer wieder in irgendwelche Hundekacke tritt, ne? Naja, also ich wohne in München und München, muss ich sagen, ist eine sehr saubere Stadt. Also. Also es macht fast schon Mühe, dreckige Füße überhaupt zu kriegen. Ist das wahr? Nein, aber sie werden schon sehr dreckig sein, wenn du mal 2-3 Stunden durch die Stadt gegangen bist. Ja, sicher. Wenn ich also sehr viele Erledigungen machen muss und auch durch die U-Bahn gehe, und dann sind sie halt ganz normal. Die, wenn du dann irgendwelche Leute besuchst, stelle ich mir das vielleicht auch ein bisschen unästhetisch vor. Du kommst dann als netter junger Mann, ganz normal vielleicht angezogen, hast dann aber doch deine schwarzen Füße, je nachdem woher du kommst. Und die Füße werden ja wahrscheinlich auch nicht so schön gepflegt aussehen, da die ja sicher sehr verhornt sind, wenn man immer draußen rumläuft. Oder pflegst du die besonders? Ne, die pflege ich natürlich auch und also ganz normale Körperpflege eben. Mhm. Und sieht also nicht... Also ist nicht so, sagen wir, total verhornt. Mhm. Die Natur hat sich das ja auch schon richtig so zurechtgelegt. Also der Mensch ist ja dafür gebaut, dass er auf seinen Füßen geht. Mhm. Ja gut, aber der Mensch ist nicht dafür gebaut, in Städten auf Füßen zu gehen. Ne? Das stimmt also natürlich. Nackten Füßen zu gehen. Ne? Das stimmt natürlich. Aber um es mal gleich vorwegzunehmen, ich gehe auch viel in der Natur, mache Wanderungen und so weiter. Wie ist das denn, wenn du in ein Lokal willst oder in eine Diskothek? Kommst du also da rein? Lokal ist kein Problem. Mhm. Oft wird es gar nicht zur Notiz genommen. Mhm. Und Diskotheken, ja, da bin ich auch sehr selten. Und könnte ja auch böse enden, ne, wenn man da auf die Füße getreten bekommt, wenn es ein bisschen sehr eng wird. Ja, das ist es nämlich auch. Was ich auch erfahren habe und was ich auch nicht mehr missen möchte und wo ich auch Angst habe, dass das wieder degeneriert, ist, man ist schon ganz anders zu Fuß unterwegs. Mhm. Also ich achte also immer drauf, wo ich hintrete. Mhm. Also es kann mir nicht passieren, dass ich in der Wohnung gegen irgendein Stuhlbein oder sowas trete und mir ein Zeh anhaue. Das heißt, du gehst vorsichtiger und besonderer, auch draußen. Ja, sicher. Also ich flitze im Dunkeln, also nachts, ich mache kein Licht an der Wohnung, flitze ich durch meine Wohnung und da steht viel Zeug rum, aber ich komme nirgendwo gegen. Wie viele Verletzungen hast du dir denn schon zugezogen innerhalb dieser 10 Jahre? Also es liegen ja doch nur Glasscherben manchmal, wo man ständig nach unten guckt. Und ja, ist sicher, es sind auch Momente dabei, wo ich dann unvorsichtig bin und... Also Glasscherben machen nicht so viel aus, also das biegst ein bisschen und dann ist es vorbei. Also ich merke, es gibt gar nichts, was dich davon abhalten könnte. Nein. Gar nichts. Du bist ein absolut überzeugter Nacktfußgeher. Ja, hat natürlich so den großen Vorteil, dass du keine Schweißfüße hast. Ne? Die sind immer wunderbar umlüftet, die Füße. Ja. Ja. Und was ich noch sagen wollte halt zum sicheren Gehen ist, es tritt mir auch so schnell keiner auf die Füße, weil ich ja da auch mittlerweile geschult bin. Also auch in der Menschenmenge. Ja gut, und wenn die Leute das wahrnehmen, sind die wahrscheinlich auch vorsichtiger, ne? Intuitiv. Nein. Ja, oder auch nicht, ja, wahrscheinlich. Nicht unbedingt. Ja. Hast du eine Freundin? Momentan leider nicht. Aber in den letzten 10 Jahren sicher mal. Ja, natürlich. Und die fanden das auch okay. Ja, also eine, die ich länger hatte, die hat sich immer natürlich ein bisschen gewundert und konnte das selbst nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Und hat halt mehr oder weniger ist auf der gesellschaftlichen Linie gefahren, dass man sich korrekt kleidet und so weiter. Mhm. Und ich habe dann halt ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet und dann war es halt okay. Ja, es hat aber keinen so einen spirituellen Hintergrund, dass es irgendwas Religiöses hat, dass du deshalb nackt gehst. Das ist die reine Selbsterfahrung. Nicht direkt, reine Selbsterfahrung. Reine Selbsterfahrung. Ja. Also wenn wir in München spazieren gehen demnächst und es läuft uns ein nacktfüßiger Jüngling oder junger Mann über den Weg, das ist Philipp. Ja, nicht unbedingt. Also es gibt viele, die barfuß gehen in München. Ehrlich? Also zumindest im Sommer. Also ich habe gerade heute in der U-Bahn, wo ich nach Hause kam, Sommer, ja. Gegen Mitternacht habe ich jemanden getroffen. Gut, aber wenn es im Winter ist, bei 20 Grad Frost, das bist du dann. Im Winter, da kann es eigentlich fast nur ich sein, ja. Danke, dass du angerufen hast. Das war interessant. Ja. Lass dir nie auf die Füße treten und bleib gut bei Fuß. Ja, natürlich. Tschüss, Philipp. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 567 8111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 567 8110. Jetzt begrüße ich die Sandra und Sandra ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra, ja. Ja, ich bin die Sandra aus Duisburg. Das ist schön, freue ich mich. Ja, ich auch. Sandra aus Duisburg. Gute Nachricht? Ja, ich hatte mal vor Weihnachten mit dir gesprochen. Kannst du dich erinnern mit meiner drogenabhängigen Tochter? Sag noch ein paar Stichworte. Die in Holland ist? Ja. Ja, ich weiß. Sag du noch mal ein paar Stichworte für die Zuschauer, Zuhörer, die nicht dabei waren. Ja, meine Tochter, die war hochgradig drogenabhängig und sie war erst mal 4 Monate verschwunden und ich habe nicht gewusst, wo sie war. Und du hast sie dann auf eigene Verantwortung gesucht, habe Detektiv gespielt und habe sie dann in Holland am Straßenstrich gefunden. Mhm. Und du hattest vorher, das müssen wir hinzusagen, irrsinnig viel mit ihr schon gemeinsam unternommen, ne? Um davon abzukommen. Richtig. Davon wegzukommen, daraus zu holen, ja. Ja. Gut, dann hast du sie am Straßenstrich in Holland. Richtig. In Rotterdam war das, ne? Ja, richtig. Ja. Da war sie dann 3-4 Mal, ist sie immer wieder abgehauen und immer wieder nach Holland, um ihr Drogen zu finanzieren. Mhm. Ne? Und dann habe ich sie immer wieder von da weggeholt und immer wieder nach Hause. Und dann hat sie auch 4 Entgiftungen hinter sich und ist immer wieder abgehauen von der Entgiftung. Immer wieder nach Holland. Und du kannst dir ja damals noch erinnern, wie fertig ich war. Ich weiß. Mit dir gesprochen und die Situation war ja auch sehr ausweglos, ne? Weil du hast alles gemacht und letztendlich musste von ihr auch was kommen. Ne? Sonst. Ja, und jetzt ist was von ihr gekommen. Na, was denn? Ja, deshalb ruf ich ja an. Du hörst ja schon, dass ich lachen muss. Ja, ich höre schon die gute Stimmung in der Stimme. Sie ist im Methadon-Programm seit 4 Monaten. Ja. Und sie ist wieder voll dabei. Ich kann wieder gut mit ihr auskommen. Und sie geht jetzt am 2. in die Therapie. Das also es sieht von sich aus, von sich aus. Ja. Also ich habe nicht viel dabei, ich habe wohl viel dabei getan, wenn sie mich nicht gehabt hätte, wäre sie natürlich nicht gegangen, wenn ich sie nicht da nach Hause geholt hätte. Ne? Mhm. Aber sie hat alles von sich aus gemacht. Lebt sie jetzt neben mir, sie hört alles. Achso, sie lebt auch bei dir in der Wohnung im Moment. Ja, klar. Ja. Ob sie denn mal kurz ans Telefon kommen könnte oder hat sie keinen, möchte sie nicht? Sie sitzt neben mir. Wie heißt sie? Mir. Ja. Silvia? Sie lacht schon und sie schämt sich ein bisschen, aber... Gib sie mir mal kurz. Ist ja eine fröhliche... Nachricht, ja. Ja, nee, du hast mich missverstanden. Ich würde ganz gerne ein paar Worte mit ihr reden. Geht das? Ja, sicher geht das. Dann gib sie mir mal. Ja, gut, hier hast du sie. Ja. Ja, hallo? Ich spreche jetzt mit Silvia. Ja. Das ist ja toll. Silvia, ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch mit deiner Mutter vor ein paar Monaten. Und das war sehr traurig, weil wir irgendwie alle dachten, dass das funktioniert nicht mehr und es gibt nichts, weil die Tochter, sprich du, irgendwie vielleicht schon so weit abgesagt war und auch von sich aus keine Initiative mehr zeigte. Wie kam es denn dann, dass du jetzt doch wieder... den Dreh bekommen hast? Ja, ich hatte die Schnauze voll und da ging halt nicht mehr so weiter. Mhm. Weil ich war ja schon, habe schon in meiner Zeit das so erlebt, wie andere in 10 Jahren alles erlebt haben. Mhm. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 20. 20, ja. Und wie lange bist du da auf den Strich gegangen? Ja, anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Mhm. Mit einer Freundin war ich erst da. Mhm. Und dann bin ich auch mal weiter abgesagt. Ich brauchte schon an die 1000 Mark am Tag. Mhm. Ja. Was war denn so das Zündende, wo du für dich auch so gesagt oder empfunden hast, es muss jetzt was geschehen, sonst gehe ich vielleicht völlig für die Hunde? Ja, ich hatte einfach keine Lust mehr, weil da ging auch nicht mehr nach der Zeit, da sieht man ja auch nicht mehr so gut aus. Da verdient man ja auch nicht mehr so viel Geld. Ja, dann hat man nicht mehr die Leute, die einem so helfen mit Geld und so. Jetzt bist du in einem Methadon-Programm. Wie geht es dir denn körperlich im Moment? Ja, jetzt geht's mir besser. Ziemlich besser. Die Anfangszeit habe ich nur geschlafen. Ja, aber jetzt habe ich mich runtergestuft von alleine, weil die Zeit bis zur Therapie, die muss ich ja auch irgendwie überbrücken. Und da habe ich schon versucht, runterzugehen. Ja, und jetzt geht's mir auch schon besser. Diese Therapie, wird das eine stationäre Therapie sein? Ja. Ja, das heißt, du kommst dann in irgendeine Klinik und bist da viele Wochen oder ein paar Monate sogar dann in Betreuung. Ganz genau. Ja. Was sind denn dann deine Pläne für später? Ja, ich mache Führerschein, eine Wohnung, und so weiter gucken. Hast du einen Schulabschluss? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Das heißt, den musst du dann auch erstmal anfangen nachzuholen, oder? Ja, sicher. Und jetzt mal so ganz weit gesponnen, was würdest du gerne machen? Eine Lehre oder vielleicht mal studieren oder was? Ich weiß es noch nicht. Das ist auch noch ein bisschen weit hin, ne? Das ist eins nach dem anderen. Genau. Als du diese schlimme Zeit in Rotterdam hattest, auf dem Strich zu arbeiten, wie hast du das denn verkraftet? Wie hast du diese Arbeit oder das, was du da tun musstest, empfunden? War schlimm, die Zeit, aber was soll ich denn machen? Muss ich ja tun. Kriegt man da nicht dann, wenn man das eigentlich nicht will, sondern das aus Not heraus macht? Oder ja, sicher, muss ich ja tun. Auch einen ungeheuren Ekel vor dem, was man da tut? Ja, sicher. Aber es ist gut, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Ja, klar, freue ich mich. Sonst wäre ich ja nicht hier, ne? Aber du hast auch eine ganz tolle Mutter, Silvia. Ja, das weiß ich. Die dich nicht hat fallen lassen. Und jetzt darfst du es auch nicht enttäuschen, ne, für die nächsten Schritte. Nein, das tue ich auch nicht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles klar. Und toi, toi, toi für alles, was jetzt ansteht. Führerschein und alle Pläne, die du jetzt allmählich schmieden wirst demnächst. Alles klar. Aber die Geschichte haben wir nicht vergessen, ne? Die Geschichte? Ja, wo meine Mutter sie erst mal angerufen hat. Wie meinst du, die Geschichte haben wir nicht vergessen? Meine Geschichte, die haben sie nicht vergessen. Nein, hatte ich nicht vergessen. Nein, ich habe es ja gerade gesagt. Das war sofort da. Silvia, gib mir mal die Sandra, deine Mutter, nochmal. Ja, einen Moment. Ne? Tschüss. Ja, nochmal Sandra. Domia, meine Tochter meinte, dass du die Geschichte nicht vergessen hättest. Wir hatten dich mal beim Hans Meiser gesehen. Ja. Hans Meiser hatte dich gefragt, was denn Anrufer, ob du da auch Mitleid hättest und so weiter. Da hattest du meine Geschichte erzählt. Genau, ganz genau. Das war ja auch sehr, sehr beeindruckend und sehr ergreifend. Also ich habe ein gutes Gefühl zu deiner Tochter und hoffe sehr, dass sie es schafft, Sandra. Und ihr habt jetzt so viel durchgestanden, jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Ja, ne? Ich hoffe. Toi, toi, toi, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, und das musste ich dir sagen. Also ich habe schon ein paar Tage versucht, dich anzurufen, aber ich bin nie durchgekommen. Jetzt hat's geklappt. Ja, jetzt hat's geklappt. Wunderbar. Ich habe früher angerufen heute. Ja, genau. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. 1 Uhr 32 und 46 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Nur 33 und 53 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht hatten wir eigentlich vor, das Thema zu besprechen, Talkshow-Erlebnisse. Dieses Thema verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt, weil das Fernsehen heute ein bisschen später dran war. Und das ist ja nun ein ganz großes Fernsehthema und wir wollen dann auch die ganze Zeit dafür nutzen. Heute Nacht ist wieder unserer Tradition eigentlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch diese Sendung hier offen für alle Themen. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Über alles, was euch auf der Seele brennt, was euch auf den Nägeln brennt. Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Und ich mache euch jetzt schon mal darauf weise darauf hin, dass wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unser Thema haben, Domian bringt Liebe. Ihr habt uns sehr, sehr viele Videokassetten geschickt mit euren Angeboten. Diese Videokassetten werden wir hier senden im Fernsehen und den Ton dazu natürlich auch senden im Radio. Und wir wollen doch mal sehen, ob wir euch alle, die ihr uns geschickt habt, die Kassetten geschickt habt, nicht alle, aber eine Auswahl, ob wir euch nicht unter die Haube kriegen und das große Glück für euch finden. Das ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. So, herzlich willkommen Michael. Michael ist 30 Jahre alt. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, Domian. Ja, guten Abend. Ich möchte mich heute nochmal mit dir über das Thema unterhalten, das am Samstagabend 10 Millionen Fernsehzuschauer interessiert hat, den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Ja, das ist doch schön. Reden wir nochmal drüber. Ja, also ich möchte vorausschicken, ich bin Stefan Raab-Fan, ja. Ich gucke auch seine Pro7-Sendung, ja. Und möchte ihm auch zu seinem großartigen Erfolg, dem 5. Platz, gratulieren. Aber, jetzt kommt es aber, ich bin auch eigentlicher Grand Prix-Fan und auch eigentlicher Schlager-Fan, also schon von der Musik, wie sie auch bei euch, sag ich mal, in WDR 4 läuft, also dem richtig echten, in Anführungszeichen, klassischen Schlager. Das heißt, darf ich interpretieren? Ja. Dass du, obwohl du Stefan Raab-Fan bist, eigentlich diese Art von Musik nicht gerne siehst im Grand Prix. Stimmt das? Genau so sehe ich das. Ich finde, jetzt hat der Stefan Raab sich zweimal wirklich einen tollen und auch wirklich erfolgreichen Gag geleistet. Mhm. Einmal mit dem Gildo in Birmingham und jetzt eben am letzten Samstag in Stockholm. Mhm. Aber der Grand Prix sollte doch eigentlich ein Podium sein für den deutschen und internationalen Schlager. Und zwar doch eher von der normalen klassischen Sorte. Weil ich finde, jedes Musikgenre hat so sein Podium, sein Forum, wo es sich austoben kann. Mhm. Und auch der deutsche Schlager braucht international und national solch ein Podium. Ja, das ist sehr schön gesagt. Aber es muss uns ja zum Nachdenken bringen, wenn selbst die Ikone des deutschen Schlagers, nämlich Dieter Thomas Heck, sich bei Stefan Raab entschuldigt hat und ihm Respekt zollt für den 5. Platz und sagt, das ist schon eine ganz gute Sache, die er dann macht. Vielleicht wandelt sich der Schlager ja auch so ein bisschen. Es kann ja sein, dass so etwas wie Stefan Raab oder wie Gildo Horn durchaus neben den etablierten Schlagersängern existieren kann und dass man beides gleichzeitig akzeptiert und toleriert. Wäre das nicht für dich auch möglich? Ja, nee, so ist es. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ich gönne ihm seinen Erfolg und finde es auch toll. Und ich meine auch auf einer solchen Bühne wie der Grand Prix, dass durchaus auch mal solche Sachen da auftreten können, weil die sind ja nur ein Teil unserer Musik- und Schlagerlandschaft. Und es sind ja Schlager. Was ist es sonst? Nee, das sind sie, richtig. Ich finde, man könnte es ja sozusagen irgendwie von der Politik adaptieren, so eine Art Quotenregelung, dass man sagt, ein Jahr kommt ein klassischer Schlager, zum Beispiel 99 war ja auch der Patrick Lindner einer der Teilnehmer an der Grand Prix-Vorentscheidung, und ein Jahr kommt eben mal ein bunter, verrückter Vogel, dass man sich wie zum Beispiel... Ja, aber nee, pass auf, halt, Politik hat da gar nichts zu suchen, da wollen wir die Politik nicht auch noch mit ein... Nein, aber das Publikum, wir alle haben ja entschieden, dass Stefan Raab da hingehen soll. Ne, ja, in der Vorentscheidung in Deutschland. Ja, aber ich muss sagen, ich meine, der Stefan Raab hat ja vorher wirklich in wirklich professioneller PR-Manier 4 Wochen lang in TV Total jegliche Trommeln gerührt, die man nur rühren kann, um auf den Grand Prix hinzuweisen. Gut, also ich merke, dass da ein gewisses Missbehagen bei dir ist. Und, ich mag ihn schon. Ja, ich verstehe schon. Dann mach du doch einen Vorschlag, jetzt so ganz privat. Du, Michael, könntest entscheiden, wer nächstes Jahr Deutschland vertritt beim Grand Prix. Wer sollte es sein? Ach, ich könnte mir zum Beispiel, vorstellen, dass, ja, sagen wir mal... Gestern hatten wir schon den Vorschlag Roberto Blanco. Ja, Roberto Blanco zum Beispiel, ich meine, zum Beispiel Christina Bach hat eine tolle Stimme, oder die Claudia Jung hat eine tolle Stimme, Angelika Milster hat eine tolle Stimme. Sag mal, wir gehen mal noch weiter. Könnte nicht auch jemand wie Grönemeyer oder Westernhagen für Deutschland auftreten? Also... Schlager ist es nicht, aber es ist deutsche Musik. Es ist deutsche Musik, aber ich denke, man nennt es ja umgangssprachlich nennt man es ja auch den Schlager. Ja, okay, das ist dann vielleicht nicht und so ganz passend. Es gibt ja andere Festivals, auf den Pop-Festivals, zum Beispiel den Britpop Award, das ist jetzt für britische, aber egal, aber es gibt ja Festivals, die dem Pop huldigen, sag ich mal. Weißt du, was mich auch noch geärgert hat am Samstag? Ich finde, dass die Nationen alle in ihren Sprachen singen sollten. Absolut. Das ist doch viel schöner. Das repräsentiert doch auch viel mehr dann die die Musik- und Schlagerkultur des jeweiligen Landes. Ja, 13 Titel waren auf Englisch gesungen. Und es ärgert mich immer noch, dass die Franzosen immer bevorzugt werden. Dass bei der Punktevergabe alles auch immer noch auf Französisch gesagt wird. Ja. Warum? Die meisten Menschen in Europa sprechen Deutsch, nicht Französisch. Richtig. Ne? Also wieso haben die immer eine besondere Stellung? Also das finde ich nicht. Entweder machen wir es nur in Englisch oder man denkt sich irgendwas noch was ganz anderes aus. Ja, ich meine, die Schweden hätten es ja auch zusätzlich noch in Schwedisch sagen können. Ja, fände ich eigentlich auch okay. Ja, in Schwedisch und in Englisch, ja. Richtig. Aber nicht die Franzosen immer bevorteilen. Ja, aber dafür wurde es ausgleichender Gerechtigkeit wegen, als Frankreich ja mit seinem Titel ziemlich weit unten ja, geblieben. Ja, genau so war es. Gut, Michael, das war eine Meinungsäußerung noch zum Grand Prix. Ja. Ich danke dir vielmals. Übrigens, ich werde mich auch melden, wenn das Thema Talkshow-Teilnehmer wieder kommt. Ich war nämlich bei 2 Talkshows. Du warst? Okay, dann werden wir vielleicht nochmal miteinander reden. Ja, auf jeden Fall. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Danke. Jetzt haben wir 2 Jungs hier. 2 Jungs. Christian und Gregor, 19 Jahre. Hi. Hi. Kann ich jetzt mit euch beiden gleichzeitig reden? Ja, nee, nicht ganz. Nee. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Nein. Ja, nee. Nee. Mit wem rede ich denn jetzt zuerst mal? Ja, mit dem Gregor. Mit Gregor? Ja, wir kennen uns aber schon. Wir kennen uns? Ja. Echt? Ja, wir haben mal letzten Sommer haben wir miteinander gequatscht. Gregor, der Name allein sagt mir noch nichts. Ja, wir hatten das Thema, ich bin skrupellos. Aha. Jetzt erzähl mir nochmal, was du gesagt hast. Ja, ich war der, der irgendwie alle kaputtgeschlagen hat auf der Straße. Und ich weiß, wir haben ein heftiges Gespräch gehabt, ne? Ja. Ich hab dich ziemlich angemacht, ne? Nee. Wir haben nur ganz ordentlich miteinander gequatscht. Na gut, aber das, was du da tust, fand ich nicht toll, ne? Ja, nee, das habe ich mir jetzt abgewöhnt. So. Ist denn seitdem was passiert? Nö, eigentlich nicht mehr. Und warum rufst du an heute? Wir wollten dir ein Lied singen. Ihr wollt mir ein Lied singen? Achso, du wolltest gar nicht noch mal über die Geschichte erzählen von damals. Ach, Quatsch. Achso, gut. Du, Gregor und Christian, ihr beiden wollt mir ein Lied singen. Ja, was? Aber ein Lied, was du nicht persönlich nehmen solltest. Nein, ich werde jetzt ganz tapfer sein. Ja, gut. Okay. Ja, wir hören uns das Lied erstmal an und dann reden wir weiter. Ja? Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich sehe, wir schlecht, wir so schlecht, an den Gedanken an dich bekomme ich Ausschlag. Bitte spring doch aus dem Fenster, oh, spring schon. Ich stehe dann unten und warte auf den Aufschlag. Was haben deine Eltern der Menschheit angetan? Warum blickst du dich nicht unter eine Straßenbahn? Du bist nicht zu ertragen, du bist so widerlich. Die Welt könnte so schön sein ohne dich. Ja, ist doch ein tolles Lied. Ja, cool, ne? Ihr habt ein bisschen schief gesungen. Ja, das war der Chris. Das ist von wem? Das ist von den Ärzten. Von den Ärzten, ne? Und der Text auch original? Ja. Ganz original, ne? Und habt ihr gedacht, als ihr das gehört habt, Mensch, das passt genau auf den Domian? Auf diesen Kotzbrocken da im Fernsehen? Nein. Wie komme ich denn zur Ehre, dass zu der Ehre, dass ihr mir dieses Lied vorsingt? Ja, weiß nicht. Einfach so. Ja. Ihr beide seid musizierende junge Menschen. Ja. Die gerne bei einem Gläschen Tee und der Gitarre zu Hause sitzen. Ja, so und, ungefähr. Und böse Lieder singen. Ja. Ja, ist doch wunderbar. Ja. Ich bedanke mich herzlich. Ja, danke schön. So ein kleines Ständchen zwischendurch sollte mal öfters vorkommen. Also ihr Lieben, sucht euch immer passende Stücke aus und dann so 2 Minuten, 3 Minuten Ständchen zur Erheiterung meiner Person und zur Erheiterung der anderen Person. Christian, Gregor. Ja. Bis irgendwann. Alles klar. Tschüss, danke schön. Ja, okay, tschüss. Okay, ciao. Ja. So charmant. Yvonne, 19 Jahre, hi. Yvonne, hi. Ja, Yvonne, Domian, ne? Domian, hi, ne? Du bist Yvonne. Ja. Ich bin Domian. Schön. Nee, das war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja, nee, ich hatte meinen Namen nicht genau gehört. Ich hatte nur 19 Jahre gehört. Nee, du bist Yvonne. Du bist ja. Von oben bis unten Yvonne. Genau. Ja? Ja, also mein Thema ist, Selbstmord lohnt sich nicht. Also ich bin jetzt, ja, wie gesagt, 19. Das fiel mir natürlich gerade mit, wir haben gerade ein Lied gehört, ne? Ja, war nicht so passend. Nein, aber ich habe natürlich gleich wieder eine Schlager-Assoziationskette. Lohnt sich nicht. Nein. Weißt du, was es da für Schlager gibt? Ja, Liebeskummer. Liebeskummer, lohnt sich, mein Darling. Oh no. Wer war's? Ach, sie war neulich in einer Talkshow, das hält mir der Name nicht ein. Ich weiß auch. Und all meine Mitarbeiter in der Regie wissen natürlich wieder nichts und können mir nicht helfen. Diese Frau, die irrsinnig Erfolg hat, die irrsinnig Erfolg hatte früher. Ihr wisst es alle und mir liegt es auf der Zunge. Egal. Aber komm, wir wollen jetzt ganz ernst über was anderes reden, über Selbsttötung, hast du gerade gesagt. Genau. Mhm. Also ich hatte mit 15 Jahren einen Selbstmordversuch. Es kam so, wir sind umgezogen mit meiner Familie, knapp 50 Kilometer weit weg. Mhm. Es war damals so in der Schule, dass halt ziemlich viele Leute von mir Respekt hatten. Ich war eigentlich eine relativ, ja, Schlägerin. Schlägerin? Ja, kann man so sagen. Das gibt's zunehmend auch bei Mädels, ne? Ja, damals war es ganz, ganz schlimm bei mir. Ja, und dann bin ich halt auf die neue Schule gekommen. Ich dachte, ich könnte es da genauso machen wie auf der alten Schule, aber das war wohl ein Satz mit X. Also ich wurde halt, wie gesagt, unterdrückt, wurde da halt mehr oder weniger zusammengeschlagen, war halt dann mal in der Rolle vom Opfer und nicht vom Täter. Das hat mich halt ziemlich fertig gemacht. Außerdem hatte ich meine alten Freunde, naja gut, verloren. Ich glaube, die waren vielleicht auch ganz froh, mich los zu sein, weil ich halt, wie gesagt, eine Schlägerin war. Und ja, es hat mich halt einfach fertig gemacht. Ich bin dann einfach ja in so ein tiefes Loch reingefallen und kam da einfach nicht mehr raus. Es ist einfach so, man muss sich das vorstellen, so man ist einfach, ich hatte das Gefühl, ich bin ganz alleine. Mein Vater ist mit mir zu allen möglichen Schulen gefahren und hat gefragt, aber es wollte mich natürlich keiner haben, weil die haben sich ja bei meiner vorigen Schule erkundigt und die haben mir natürlich dann Steine in den Weg gelegt. Dann war es einmal so, dann hatte ich das der ausschlaggebende Punkt, war bei mir, ich hatte eine Schlägerei mit einer auf der Schule, sie hat mich beschimpft und da habe ich ihr erstmal ordentlich eine, also ich habe hier richtig eine reingeschlagen und nächsten Tag hatte ich halt noch mehr Angst, zur Schule zu gehen, habe mir sämtliche Tabletten zusammengesucht, die wir gefunden haben. Also da war noch eine Freundin dabei, Freundin, ich habe sie damals Freundin genannt. Die hat halt auch Probleme, über die möchte ich jetzt hier gar nicht sprechen. Dann sind wir auf ein Parkhaustoilette gegangen, das war ungefähr 500 Meter von meiner Schule entfernt. Es hat aber nachher so ausgesehen, dass ich die ganzen Tabletten geschluckt habe und sie sich anscheinend nicht getraut hat. Ich habe es gar nicht mehr mitgekriegt. Ich weiß nur noch, dass ich da auf der Toilette saß, wie verrückt diese Tabletten geschluckt habe dazu, also so ein Likör getrunken habe, den ich meinen Eltern morgens noch aus dem Barfach geklaut habe. Das auch noch? Alkohol drauf? Ja, klar. Wie viele Tabletten hast du genommen? Ich weiß es nicht mehr, aber es war alles dabei. Es war unter anderem auch Antidepressiva dabei. Und ach, alles, was man halt so noch so in der Hausapotheke hat und schlimmer wird. Bist du denn eingeschlafen oder? Ja, klar, also eingeschlafen, umgekippt. Dann haben die mich, also sie hat mich dann irgendwie, ich weiß nicht wie, auf die Schultoilette dann geschleppt, ist dann irgendwie wohl in den Unterricht gegangen, wahrscheinlich selber auch tierisch Panik gehabt. Und in der Pause, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ich weiß es auch nicht mehr genau, hat mich wohl eine Lehrerin gefunden oder sie hat es der Lehrerin gesagt, zumindest kam dann irgendwie der Krankenwagen, es hatte noch eine 10 Minuten, Viertelstunde gedauert, hat der Arzt von meinen Eltern gesagt, dann wäre ich tot gewesen. So, jetzt bist du haarscharf dem Tod von der Schippe gesprungen, ja, kann man so sagen. These, es lohnt sich nicht, es ist nicht in Ordnung, sich selbst das Leben zu nehmen. Genau, und zwar ist jetzt, ich bin 19, ich habe ein Kind, ein ganz süßes Kleines, einen ganz lieben Freund. Bin halt dabei, ich sag mal, wir sind dabei, uns unser Leben aufzubauen. Und ich bin jetzt super glücklich, habe super viele Freunde und halt meine Liebe und meine Familie, die ist halt auch super lieb. Und ich bin jetzt einfach froh, dass es damals nicht geklappt hat, weil ich mir jetzt darüber Gedanken mache, was wäre, wenn das wirklich geklappt hätte damals? Du hättest die ganzen schönen Dinge nicht erlebt. Und das wollte ich jetzt eigentlich mal so als Appell rausschicken. Ja, als Appell an Leute, die vielleicht jetzt in deinem Alter sind. Oder allgemein, klar. Ich hatte vorhin schon zu einer aus deinem Team gesagt, das ist einfach so, Selbstmord ist eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem. Weil Probleme hat jeder Mensch und jeder Mensch kommt auch wieder raus. Weißt du, Ivan, das ist ganz toll, dass du anrufst und das auch erzählst an deiner Geschichte. Ich habe nur die Sorge, dass vielleicht doch der ein oder andere, der in einer solchen misslichen Situation steckt, dass man den nicht mit einer solchen Geschichte erreicht. Was denkst du? Wenn du damals das gehört hättest im Radio oder im Fernsehen, hätte dich das überzeugt oder zum Nachdenken gebracht? Ja, zum Nachdenken sicherlich. Überzeugt, klar, ist eine andere Sache. Na gut, aber zum Nachdenken wäre ja schon immerhin etwas, ne? Ja, also es ist so, ich meine, vielleicht nehmen sich da auch nicht viele Leute von was an, aber ich meine, es denken alle, dass sie aus ihren Schwierigkeiten einfach, also die jetzt in so einer Situation sind, die kommen einfach nicht mehr raus. Es kann ihnen keiner helfen, aber das ist ein Irrtum. Es gibt genug Leute. Es muss ja nicht Familie sein, es müssen ja nicht Freunde sein. Es gibt genug Beratungsstellen. Ich meine, wenn du ein Problem hast, wo nicht unbedingt jeder was von erfahren soll oder auch keine Freunde, was ich weiß, der peinlich ist, was ich Depressionen, Angstzustände, es gibt ja jede Sparte, ne? Ja. Warum sich Leute umbringen, gibt es ja verschiedene. Ich meine, es gibt Beratungsstellen, man kann sich überall hinwenden, es gibt genug Leute, die einem helfen können. Also man sollte auf jeden Fall nicht in einer Kurzschlusshandlung diesen extremsten Schritt suchen, sondern erstmal warten und vielleicht dann wirklich Hilfe suchen, mal reden und einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen. Man kommt überall wieder raus, wenn man sich anstrengt. Das ist ein schöner Satz, ja. Dir geht es gut mit deinen zarten 19 Jahren, schon Mama. Wie heißt der Kleine, die Kleine? Kleines Mädchen, Julia heißt. Julia, wie alt ist sie? Wie alt ist sie? 8 Monate. Ach, das ist ja doch ganz winzig klein. Ja, Julia, ich bin ja auch gerade mal 19, das ist ja noch ein bisschen jung. Ja, klar, natürlich. Guckt sie jetzt auch zu? Nee, die liegt im Bett. Die liegt jetzt und ist am Schnarchen wahrscheinlich. Ja, genau. Und träumt von Hip oder was, was essen Kinder in dem Alter? Schon so kleine Gläschen und so? Ja, normalerweise Gläschen, aber meine Tochter isst halt alles gerne. Also auch schon mal einen Teller Fritten mit Mayo und so? Nee, das nicht so. Aber alles Kuchen, die kriegt alles, was sie gerne mag. Das wird schnell kommen mit den Fritten, pass auf. Alle Kinder essen gerne Fritten. Oh, mach mir nicht so viel Angst. So, Yvonne, jetzt glaube ich, das ist mir auch der Name der Sängerin eingefallen. Und? Ich glaube, die heißt Sif Malquist. Oh, das kann sein. Ich kenne das Lied nur, weil ich das damals, ich habe einen ganz, ganz langen Jugendfreund und als wir 6 oder 7 Jahre alt waren, hat er es so von seiner Mama aufgeschnappt und hat das mir beigebracht. Mhm. Daher kenne ich das. Ist ja auch ein sehr süßes Lied, ne? Ja. Und passt ja auch irgendwo auch zu deinem Thema wieder, ne? Weil Leute aus Liebeskummer ja auch oft solche schlimmen Gedanken haben, ne? Aber ja, das stimmt, aber es ist eigentlich Blödsinn. Ich meine. Liebe Yvonne, ich wünsche dir ein schönes Leben, alles Gute. Ja, danke, Domian. Wir hören uns bestimmt nochmal wieder. Das wäre sehr schön, ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Michael ist dran, Michael ist 22. Ja, hallo Domian. Morgen, Michael. Was führt dich in tiefer Nacht zu mir? In tiefer Nacht, ja. Folgendes. Also ich bin schwul und möchte aber in der katholischen Kirche arbeiten. Ja, das ist Gott sei Dank ja auch möglich. Es gibt ja auch in der katholischen Kirche durchaus sehr progressive Kreise, die das ermöglichen. Ja, man kann es nicht offen leben. Man kann es auch offen leben, wenn man in die entsprechenden Szenen reinkommt, auch in der Kirche. Aber erzähl mal, wie bist du denn kirchlich engagiert oder gebunden? Ja, also ich studiere halt einen Studiengang Religionspädagogik, heißt der. Das wird so weit, das zu erklären. Was? Religionspädagogik? Genau. Ja. Und, Bist du selbst Katholik? Ja, ja. Ja. Werde auch in der katholischen Kirche später arbeiten. Ja, und ich weiß im Moment nicht, wie ich das so vereinbaren soll mit mir selber. Also ich war am Anfang davon überzeugt und habe das ein bisschen verdrängt irgendwie, mein Schwulsein. Weil ich dachte, das ist es und merke jetzt so, ja, weiß ich nicht. Hallo? Ja? Die Leitung ist sehr schlecht, deswegen sag ich gerade hallo. Michael? Ja, vom Handy, ne? Kommst du jetzt in einen Konflikt, weil du auch denkst, ich habe Schwierigkeiten hinterher im Beruf? Oder ist es jetzt für dich so ein innerer Konflikt, dass du sagst, ich kann die Lehre und den Glauben, so wie er mir teilweise präsentiert wird, nicht mit dem vereinbaren, was ich empfinde? Nein, das nicht. Nein, das ist nur der Beruf. Der künftige Beruf? Ja. Hast du denn mit Leuten, mit Schwulen aus der katholischen Kirche schon darüber geredet? Nein. Noch nicht? Warum nicht? Da kenne ich keinen. Ganz schlicht und ergreifend. Also, ich würde mal Folgendes sagen, wir unterhalten uns nachher nochmal und dann können wir dir oder kann ich dir eine, ich weiß nicht aus welcher Gegend du anrufst, das musst du jetzt auch nicht sagen, eine entsprechende Gruppierung sagen, also Katholiken, Schwule, Katholiken, die sich in irgendeinem Kreis treffen und ich fände es wichtig, dass du da einfach mal Kontakt aufnimmst und dann mit den Gleichgesinnten und Gleichbetroffenen dich unterhältst. Sehr gerne. Hast du denn, was deinen Glauben so für dich privat in dir, ganz intim, auch ein Problem? Den Glauben? Nein, das nicht. Also ich sag für mich, der Gott, an den ich glaube, das ist ein Gott, der Liebe will. Und das ist so die Lehre, die ich für mich daraus ziehe. Und dann ist es egal, ob es eine Liebe zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann ist. Hat dich denn dennoch nicht abgeschreckt, die offizielle Stellung der Kirche, der katholischen Kirche, zur Homosexualität? Ja, natürlich. Klar. Aber es hat dich nicht so abgeschreckt, dass du gesagt hast, nein, ich möchte diese Kirche verlassen? Ja, also es ist bei mir halt so, dass ich das wirklich sehr, sehr lange verdrängt habe einfach. Und dass das jetzt so gerade in diesem ja, in den letzten Jahren, wo ich halt auch das Studium begonnen habe, bei mir dann so durchgebrochen ist. Mhm. Und jetzt, wo ich das halt auch, also ich lebe es immer noch nicht offen, aber es wissen halt mittlerweile ganz vielleicht ein paar Leute, und wo ich mich endlich damit auseinandersetze, da kommt jetzt auch, ja, da kommen die Zweifel. Mhm. Also mich also ganz beruhigt, ich habe im Laufe der Jahre, der letzten Jahre, so viele Menschen aus der katholischen Kirche kennengelernt, Männer wie Frauen, die homosexuell sind oder lesbisch sind, die auch Ämter oder sogar hohe Ämter bekleiden und es auch für sich erstmal geregelt bekommen und auch mit den entsprechenden Verbindungen auch durchaus in der Gemeinschaft auch leben können. Wie gesagt, die katholische Kirche ist nicht nur ein konservativer Block. Es gibt so viele sehr liberale Menschen und auch sehr differenziert denkende Menschen. Man darf das auch. Ich habe früher auch oft den Fehler gemacht und habe gesagt, nach katholische Kirche ist alles nur ganz nach hinten gerückt alles. Und dann ist es nicht so. Ja, aber es kommt darauf an, wo du landest, ne? Natürlich, ja. Mhm. Du kannst auch Pech haben und in so einer konservativen Gemeinde sein. Mhm. So, du musst mit Gleichbetroffenen und Gleichgesinnten reden und wir werden dich mit irgendeiner Telefonnummer versorgen. Ja. Okay? Sehr gerne. Gut, Michael. Ja. Tschüss. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Andreas ist 28 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Andreas. Ich hoffe, dass das mit der Leitung bei mir klappt, weil ich telefoniere auch vom Handy. Klingt auch wieder komisch, aber wir schaffen das schon, ja. Okay. Ja, bei mir ist das Thema mein Vater. Ich muss dazu sagen, ich bin nie bei meinem Vater aufgewachsen, sondern bei meinen Großeltern. Mhm. Und hatte auch mit meinem Vater in der Vergangenheit eigentlich nie viel Kontakt. Was heißt nicht viel Kontakt? Also je nachdem, wenn er mich besucht hat eben, ne? Mhm. Und jetzt ist aber der Kontakt in letzter Zeit, jetzt mittlerweile bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, mhm, und der Kontakt ist einfach immer schlechter geworden. Er meldet sich gar nicht bei mir. Ja, aber der Kontakt war doch sowieso gleich null, wie du es gerade gesagt hast. Ja, aber es war immer irgendwo ein Kontakt da. Ich bin dann, meine Großeltern haben dann auch seit 1980 haben wir dann bei meinen Eltern, also bei meinem Vater gelebt. Ach so. Der hat ein eigenes Haus gebaut und wir haben dann oben praktisch gelebt. Ja gut, da war der Kontakt aber schon nah, wenn ihr in einem Haus gelebt habt, ne? Seit 1980. Das Kontakt, aber seitdem ich jetzt ausgezogen bin, ist der Kontakt gleich null. Mhm. Wieder genauso wie vorher, wo ich eben nicht bei ihm gewohnt habe, es ist nichts mehr da. Mhm. Aber wenn ihr 1980 da hingezogen seid, da warst du ja aber gerade erst 8 Jahre alt. Das ist ja 20 Jahre her. Ja, ist richtig. Das heißt, dass doch eine lange Zeit ein relativ enger Kontakt war. Richtig. Ja. Und ja, der ist jetzt allerdings weg. Der ist jetzt, mittlerweile habe ich ja selber Kinder und... Wie erklärst du dir das? Hat er kein Interesse an dir? Ja, das weiß ich eben nicht. Es ist auch etwas schwierig für ihn, denke ich mal, weil ich bin zwar sein Sohn, aber nicht der Sohn seiner Frau. Mhm. Sondern seine Frau ist meine Tante eigentlich. Mhm. Das ist also Schwester von meiner Mutter. Mhm. Also eine komplizierte Familiensituation. Es ist, aber das erklärt letztendlich, das dürfte nicht ausschlaggebend sein, dass er sich nicht um seinen Sohn kümmert. Egal, wer nun die Mutter ist. Ne? Das ist ja völlig egal. Ja. Hast du denn mit ihm, du bist ein erwachsener Mensch, er auch mal ein offenes Wort geredet, was denn los ist und auch, dass du gern den Kontakt hättest? Ja, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich mich nähern soll, ob das für ihn, ich weiß nicht, also ich muss ich sagen, ich kenne ihn nicht so gut, dass ich sagen kann, das ist normal. Mhm. Ich weiß das von meinem Bruder, der bei ihm eben aufgewachsen ist, auch in dieser Familie aufgewachsen ist. Andreas, vielleicht ist er, ich weiß jetzt gar nicht, natürlich nicht die Details eurer Familiensituation, aber vielleicht ist er ja auch sehr unsicher oder irgendwie blockiert. Vielleicht würde er sich ja freuen, einfach auch über ein Signal von deiner Seite, nämlich dass du sagst, ich würde es gern, lass es doch versuchen, einen Weg zu finden. Sag ihm das doch mal oder schreib ihm das, wenn dir das schwerfällt, es so zu sagen. Ja, für mich fällt das schon sehr schwer, weil mein Vater für mich immer noch eine Respektsperson war und ist. Ja, aber also diese Form des Briefes ist ja wirklich manchmal gar nicht so schlecht. Dann kann man genau überlegen, was man sagen will. Man kann in Ruhe das formulieren, wirft es im Briefkasten und wartet erstmal ab. Und man tritt dem anderen auch nicht zu nahe, der kann dann auch mal erst überlegen. Naja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit. Nun haben wir wenig Zeit gehabt zu reden miteinander, weil die Sendung gleich zu Ende geht. Wenn du das noch ein bisschen ausführlicher besprechen möchtest, kann ich ja gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Ja, klar. Okay, dann das ist die Petra heute Nacht, dann leg mal auf und sie ruft dich gleich nochmal an. Okay. Ja, Andreas, alles Gute. Ja, danke. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung von Dienstag auf Mittwoch. In der Technik war Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr, morgen auch pünktlich im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Morgen auch wieder mit einer offenen Show, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen. Wir unterhalten uns hier in tiefer Nacht über alles, über Gott und die Welt, über Lustiges und auch vielleicht weniger Lustiges. Ich wünsche eine schöne Nacht und freue mich auf morgen Nacht. Bis dahin. Ciao.